Wie viel Finanzsektor braucht die Volkswirtschaft? In jeder Volkswirtschaft entstehen ständig finanzielle Salden, je nach Einkommen, Zukunftsplänen, Lebenszyklus und so weiter. Das gilt grundsätzlich für Staat, Unternehmen und private Haushalte. Die Funktion des Bank- und Kreditwesens und der Kapitalmärkte ist es, diese Salden zu sammeln und einen Ausgleich herbeizuführen. Zu diesem Zweck gibt es Zinsen. Sie entschädigen den einen dafür, dass er gegenwärtig auf die Nutzung seines Kapitals verzichtet und sind für den anderen der Preis für die Nutzung eines Kapitals, das ihm nicht gehört. Die so beschriebene Funktion des Finanzsektors ist für das Gedeihen einer Volkswirtschaft elementar und stiftet grundsätzlich Nutzen für alle Beteiligten. Der Finanzsektor ermöglicht die Finanzierung von Investitionen mit dem Sparkapital der Gesellschaft und trägt auf diese Weise bei zu Wachstum und Beschäftigung. Zur Erfüllung dieser Funktionen bedarf es keiner besonders ausgefeilten Instrumente. Der Wertschöpfungsbeitrag eines so ausgebauten Finanzsektors zum BIP liegt bei etwa 3,5%. Ein höherer Wertschöpfungsbeitrag des Finanzsektors ist natürlich nicht verboten, aber es ist schwer erkennbar, worin der nachhaltige Nutzen für Wachstum und Beschäftigung liegen soll. Im Gegenteil, vielstufig strukturierte Produkte verschlingen auf allen Ebenen Provisionen und erhöhen so den Wertschöpfungsbeitrag des Finanzsektors, ohne dass deshalb der ursprüngliche Sparer unbedingt mehr Zins oder der letztendliche Verwender einen günstigeren Kredit bekommt. Regulierung muss auch dazu dienen, hier mehr Transparenz zu schaffen.